WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über was, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder bitte mailt domian@wdr.de. Annelie ist die erste Anruferin und Annelie ist 71. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Annelie. Hallo, Jürgen. So, über was reden wir? Ich ärgere mich hier schwarz. Was ist los? Es ist los, dass es einen Lehrer in Baden-Württemberg gibt. Da wollte man ja in der Schule unterrichten über verschiedene Sexualitäten des Menschen. Ja. Und dieser Lehrer hat es geschafft, 90.000 Unterschriften, der ist dagegen, dass das gemacht wird, 90.000 Unterschriften zu sammeln, dass das nicht an den Schulen gemacht wird. Ich habe das grob verfolgt in der Presse. Und war das habe ich jetzt heute wieder im Fernsehen verfolgt, ja. Und ist mir der Kragen geplatzt. Also es ging darum, dass im Sexualkundeunterricht eben verschiedene Sexualitätsformen, so wie Homosexualität, Bisexualität und so weiter, als Norm auch präsentiert werden, als normal durchaus. Genau. Dass die Jugendlichen und Kinder ganz früh mitkriegen, ja, man kann so sein oder so und wie man ist, ist egal. Genau. Ne? So ist der Sinn der ganzen Sache gewesen. Genau. Und dann haben in der Tat 90.000 Menschen unterschrieben. 90.000. Unfassbar. Das letzte jetzt eben im Fernsehen, 90.000 Menschen. Da sieht man, was alles so unter der Decke brodelt. Nach außen hin tolerant und wir sind ja gerade jetzt bei dem Fußballer auch, alle sind natürlich voll des Lobes und alles ganz toll. Aber die wahre Meinung der Leute ist schon anders. Biedermann und die Brandstifter, ich werde wahnsinnig. Genau. Also das geht mir so an. Also ich dachte, werde ich verrückt, das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wie erklärst du dir das? Ich erkläre mir das, dass die Leute nach außen angepasst sein wollen und überall geliebt werden wollen und nur ja nichts mit andersartigen Menschen, also nicht andersartig, sondern anders gepolten Menschen, wie sie sind. Ich denke, dass sie Angst haben. Sie können vielleicht auch dahin kommen. Sie können vielleicht auch entdecken, dass sie schwul sind oder dass sie lesbisch sind. Nun bist du aus einer Generation, du bist 71 Jahre alt. Du hast das ja noch viel krasser früher mitbekommen, ne? Als du jung warst. Da war ja Hardcore-Einstellung. Ich bin ja Rheinländerin, ich lebe aber jetzt in Niederbayern. Und mein Problem war, dass ich das nie verstanden habe. Bei uns gab es einen Mann, ich will jetzt den Ort nicht nennen, wo das war, so ein bekannter Ort. Und ich habe nie verstanden, dass der Mann so angefeindet wurde. Ich fand den nett. Der war also damals schwul und man hat es geahnt und nein, man hat das gewusst. Aber man hat es gewusst sogar. Man hat es gewusst, ja. Man hat es gewusst. Der Mann konnte froh sein, dass er eine Wohnung hat, wie ich das heute so sehe, aber man hat ihn nie mit irgendwo einbezogen. Diese 90.000 Unterschriften, weiß man so in welchen Kreisen die rekrutiert wurden? Nein, das weiß man nicht. Die sind einfach da. Das haben die nicht gesagt, denke ich mal. Und da werden die sich auch nicht, also die werden sich jetzt nicht vor die Kamera stellen und sagen, ich bin schwulenfeindlich. Oder will nicht, dass das unterrichtet wird. Ich denke mal, und da komme ich jetzt nochmal drauf, wo ich ein bisschen sauer auf dich war. Du hast ja gesagt, der Hitzlsperger hätte das früher machen sollen. Du darfst eins nicht vergessen, du bist älter als er. Du lebst in einer ganz anderen Gesellschaft. Du hast eine ganz andere Clique um dich rum. Du lebst mit ganz anderen Menschen. Hat sich für den Fußball entschieden. Du bist auch jetzt schon gesettelt in deinem Beruf. Das war er nicht. Doch, das war er. Wenn er das, ja, das war ja klar. Er möchte doch noch was werden in seinem Beruf. Nee, jetzt will er ja eben nichts mehr werden. Ja, eben nein, aber da, also wo du sagst, hättest du das in seiner Profikarriere machen sollen. Ja, wenn er so in den letzten 2 Jahren gemacht hätte, da hatte der schon genug Millionen verdient und dann wäre es auch egal gewesen. Aber ich will das nicht runterreden. Ich finde super, dass er das gemacht hat und das bringt alles weiter nach vorne. Aber weißt du, wie hart das ist, wenn du als junger Mensch da so angefeindet wirst? Ja, wobei er jetzt ja nicht angefeindet wird. Nein, jetzt nicht. Ja, jetzt wird er gelobt. Ja. Aber da wäre er angefeindet worden. Ja. Ich bin nur wirklich nach wie vor baff, was für ein Riesenthema das ist, dass die deutsche Bundesregierung ein Statement abgibt zum Outing von unserem Fußballer. Ja, das verstehe ich. Die hätten was anders tun sollen als sie das. Ja, aber das zeigt ja, ist ja okay, dass die Bundesregierung das macht, aber das zeigt ja, was für ein verkrampftes Verhältnis immer noch in der Gesellschaft diesbezüglich vorzufinden ist. Die sollen das anders unterstützen, als selbstverständlich darstellen. Ich wünsche mir so sehr, dass ein aktiver Nationalspieler sich outet. Ja, die haben ja jetzt gesagt, also ich meine, ich verfolge das ja immer so ein bisschen, ich verfolge das ja sehr. Die haben ja jetzt gesagt, wenn die sich outen, dann sollen die sie alle outen. Ach ja, klar, das ist noch einfach, aber ich fände es so super, wenn es einer machen würde. Das wäre mein Mega-Held. Aber du kennst das, Together We Are Strong. Bitte? Du kennst das doch, Together We Are Strong, gemeinsam sind wir stark. Natürlich, natürlich. Und, aber vielleicht ist das Eis jetzt ein bisschen nicht gebrochen, aber ein bisschen angeknackst. Ich denke, das ist angeknackst. Ja. Und was jetzt verrückt ist, das habe ich eben im Videotext gelesen, dass man jetzt eine Reisewarnung für Sotschi rausgegeben hat. Wegen der Schwulenfeindlichkeit und. Ja, wobei ich glaube, es wird kein Schwulen. Das ist aber zwischen Obama und Putin, klar. Wegen dem ja. Snowden. Da wird kein Schwuler Angst haben müssen während der Olympischen Spiele, dass ihm was passiert. Da bin ich ganz weiß sicher. Weiß man's? Ich weiß es nicht. Das glaube ich aber nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wenn der sich outet und sagt, ich bin schwul, ich glaube, da kriegt er schon Prügel. Ich weiß nicht. Mich hat auch noch so ein bisschen stutzig gemacht. Übrigens, es gab ja noch auch ein sehbares Interview mit Hitzelsperger, wo er sagte, er kennt keinen in der Nationalmannschaft oder keinen aus der Top-Liga, der schwul ist. Ja, weißt du, dass er aber das gesagt hat, weil er das leid ist, ewig gefragt zu werden, wer ist das denn? Ja, naja, ich bin sicher, ja. Er kennt sie und, naja. Ja, natürlich, es ist ja so, das ist doch nicht schön. Überleg dir mal, du kommst irgendwo hin, Domian, sag doch mal, was ist mit den Menschen passiert, denen es so krass geht in deiner Sendung? Ja, ja. Die da sagen, das darfst du ja auch nicht sagen. Weißt du, Annelie, ich habe ja extrem Respekt vor Klaus Wowereit. Der hat das damals, da hätte es ihm wirklich die gesamte Karriere kosten können. Das hat er gestern gesagt in der Talkshow. Genau, das hätte ihm die Karriere kosten können und er hat es gesagt. Und das finde ich mutig. Obwohl ich ihn eigentlich nicht mag, weil er eigentlich Berlin ewig finanziert haben will. Ja gut, das ist eine andere Geschichte. Ich meine, ich bin aus Bonn und wir waren lange Bundeshauptstadt. Und du weißt, der Rheinländer, der jammert nicht lange, der packt an. Ja. Und wir sind nie finanziert worden. Und ich weiß, als Kind, wenn ich zur Post musste, Briefmarken holen, musste ich 5 Pfennig kostet die Postkarte und 2 Pfennig Notopfer Berlin. Und die Berliner sind das nicht anders gewöhnt. Jetzt sind wir bei einem ganz anderen Thema. Ja, das ist richtig. Jetzt wollen wir nicht, aber ich wollte dir sagen, kein Berlin-Bashing bitte. Ich bin großer Berlin-Freund. Nein. Das sag ich ja nicht. Nein, ist Berlin. Aber wenn du gewohnt bist, gepampert zu werden, dann wirst du das immer bleiben. Ja. Annelie, ich danke für deinen engagierten Anruf und für deine Meinungsäußerung. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist eine super Sendung, die du machst. Ich bin ja eine Nachteule und ich schaue die sehr oft. Ich danke dir sehr herzlich, das freut mich. Und, schönes Kompliment. Ich bin mit fast allem, was du sagst, einverstanden. Und ich wundere mich manchmal, wo du die Kraft hernimmst, das zu machen. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Worte, meine Liebe. Ich danke dir, dass du für die Menschen da bist und diese Sendung machst. Alles Gute von Herzen. Servus, danke dir auch. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, jetzt muss ich euch was erzählen. Ich sitze heute Nachmittag am PC und gucke so durch die Presse und plötzlich entdecke ich bei unter anderem bei Stern Online ein Artikel, Nachttalker Domian tritt eine große Twitter-Welle los, indem er fragt, oder seine Zuschauer und Zuhörer fragt, beschreibt bitte euer Sexleben mit einem Filmtitel. Was lese ich da? Ich habe hier überhaupt nichts diesbezüglich gefragt und guck mir dann so ein bisschen weiter die Presse an und überall steht es und irgendwie ist es ein Riesenthema. Ich habe es hier aber nicht gesagt und gefragt. Allerdings, da sind wir jetzt drauf gekommen, auf die Idee, das machen wir jetzt, weil das eine ganz tolle Idee ist und in diesem Moment möchte ich euch gerne fragen, oder ich möchte euch auffordern dazu, beschreibt doch bitte euer Sexleben. Mit einem Filmtitel. Wie würdet ihr euer Sexleben mit einem Filmtitel überschreiben? Und bitte mailt uns das unter domian@wdr.de Und die schönsten und die schrägsten und interessantesten Filmtitelvorschläge, die werde ich dann nächste Woche hier präsentieren. Also, beschreib dein Sexleben mit einem Filmtitel. Jetzt bin ich ganz gespannt, was jetzt passiert. Nachdem ich es gestern nicht gesagt habe, ist schon viel passiert und jetzt sage ich es und hoffe, dass da ganz viel bei rumkommt. Ich sag's gleich nochmal. Vielleicht fällt dann dem einen oder anderen noch zusätzlich was ein. So, Lone ist hier, 32. Ja, hallo Domian. Lone, sag ich. Freue mich sehr, in der Sendung zu sein. Sag ich Lone, ist das richtig? Ja, das ist richtig, ist ein dänischer Name. Ah, sehr schön. Ja. Lone. Ich rufe nochmal an wegen der Sache mit der Devotine und ihrem Freund. Großes Thema diese Woche. Ja, und zwar bin ich auch Rollstuhlfahrerin. Mhm. Mein ganzes Leben schon. Aber ich sehe die Sache nicht so dramatisch. Oh, da bist du jetzt eine der Ersten. Ja, deswegen rufe ich auch teilweise an. Und weil mir das eben wichtig ist, meinen Standpunkt nochmal zu sagen. Lone, ich erkläre mir eben für die Leute, die nicht dabei waren die Woche über. Also wir hatten zwei Anrufer. Vor allen Dingen am Anfang der Woche eine Devotine, so nennen sich diese Menschen, eine Frau, die gesund ist und die sagt, dass sie gerne letztendlich gelähmt sein würde wollen und gerne im Rollstuhl sitzen möchte und damit auch eine gewisse sexuelle Attraktivität verbindet oder eine Attraktion verbindet. Also sie steht auch auf Männer, die im Rollstuhl sich befinden. Daraufhin gab es dann einen großen Aufschrei der Empörung von Behinderten, die sich verletzt fühlten, die gesagt haben, wie kann man so etwas irgendwie sich ausdenken? Wir leiden, wir haben ein schweres Schicksal zu tragen und die machen da ihre Rollenspiele und ihr Schmökes mit. So, jetzt sagst du deine Meinung. Ja, also das Leiden ist ein großer Punkt von mir. Das wurde ja so dargestellt, dass Behinderung großes Leid bedeutet und die Leute mit Behinderung, die angerufen haben, haben ja auch gesagt, dass sie teilweise unter ihrer Behinderung leiden. Mhm. Das ist deren Standpunkt und das ist auch in Ordnung. Ich wollte nur gern klarstellen, dass es unterschiedliche Standpunkte gibt und ich sehe meine Behinderung nicht als Leid an, also die Behinderung an sich. Ich empfinde es eher als Stereotyp und belastend, dass Behinderung immer als Leid dargestellt wird und die Leute dementsprechend auch reagieren. Wie ist denn genau deine Behinderung? Also ich bin Spastikerin, ich sitze auch im Rollstuhl. Ja. Und ich bin jetzt aber kein Pflegefall im engeren Sinne. Ich brauche bei einigen Dingen Hilfe, aber ich kann mich allein waschen und solche Dinge. Und du bist von Geburt an behindert? Ja. Ja. Mhm. Und du fühlst dich nicht verletzt von den Menschen, die dieses als sexuelles Spiel oder als Fantasie praktizieren oder sich erträumen? Nein, ich fühle mich dadurch nicht verletzt. Ich fände es, wenn es mir selbst passieren würde, eventuell problematisch, weil ich demjenigen, der mir sagen würde, pass mal auf, ich ticke so, erstmal abnehmen müsste, dass der tatsächlich mich auch als Person attraktiv findet. Mhm. Aber das hatte die Susanne ja durchaus glaubhaft erzählt, dass es ihr auch um die Person geht und dass die Menschen nicht attraktiv sind, nur weil sie im Rollstuhl sitzen. Ja, dann wäre nämlich die Person reduziert auf die Behinderung. Genau, und das wäre ja dann auch wiederum so eine stereotype, schwierige Behandlung. Aber da hast du recht, das hat die Susanne sehr seriös erzählt, dass es eben nicht nur darum ging, sondern dass es ein Aspekt ist, der für sie anziehend ist bei einem Mann, wenn der Mann behindert ist. Ich glaube ja auch, dass die Susanne und auch ihr Freund, der ja zufälligerweise einen Tag später anrief, beide haben das ja glaubhaft dargelegt, dass sie wirklich niemanden verletzen wollen mit ihrer Veranlagung, sagen wir es so. Ja, also wie der Frank hat ja auch erzählt, dass es bei ihm wirklich ein tiefes Bedürfnis ist, dass er mit Transsexualität verglichen hat. Deswegen habe ich das nicht so aufgefasst, dass die da jetzt mal einfach locker rumspielen und sagen, das ist ja alles gar nicht schlimm und wir machen uns da einen Spaß draus, sondern dass es durchaus auch ein Bedürfnis ist. Nun sagst du für dein Leben, dass du das gar nicht als so leidend empfindest, dass du eine Behinderung hast. Also ich empfinde meine Behinderung nicht an sich, also da, dass ich körperliche Einschränkungen habe, finde ich an sich nicht unbedingt Leiden verursachen. Mhm. Was mir Probleme bereitet, ist die Behandlung der Gesellschaft. Verstehe, ja, das habe ich schon verstanden. Aber es gibt ja nun durchaus, und wir hatten ja auch einige hier in der Sendung, behinderte Menschen, die das genau anders sehen und sagen, das ist verbunden mit großem Leid und ich würde alles auf der Welt dafür geben, dass ich nicht mehr im Rollstuhl sitzen muss. Mhm. Was würdest du denen denn sagen? Den kann ich nichts anderes sagen, als dass das ihr Erleben ist und dass das auch in Ordnung ist. Also, nur ich erlebe es halt anders. Ich erlebe meine Behinderung an sich nicht als so großes Leid. Und ich empfinde sie teilweise sogar als Bereicherung, weil sie mir Perspektiven eröffnet, die anderen vielleicht nicht so schnell klar werden. Und durchaus auch meine Kreativität, glaube ich, gefördert hat. Letztendlich unterstreichst du alles das, was wir ja schon seit vielen Jahren so sagen und ich auch hier versuche immer so auch rüberzubringen, dass man eben mit Menschen, die eine Behinderung haben, völlig normal umgehen muss. Ohne Mitleid und ohne Bedauern, so ganz normal. Und ich glaube, so mögen es die meisten auch. Genau, also... Und man kann auch schon mal einen Scherz machen über Behinderung, das ist auch nicht schlimm. Ja, darf man auch mal, genau. Ja. Also Gleichbehandlung, simpel ausgedrückt. Mhm. Dass man jemanden mit Behinderung behandelt, wie einen, also wenn man ihn jetzt als fremden Menschen trifft, wie man eben einen fremden Menschen behandelt. Genau. So, und jetzt aber noch eine Schlussfrage an dich, Lohne. Der Anrufer, der Freund von Susanne, da war das ja so stark, dass er... Naja, er stand nicht davor, aber er hat schon mit dem Gedanken gespielt, sich irgendetwas anzutun, damit er behindert ist. Was sagst du denn dazu? Das fände ich problematisch. Wenn er sich da was antut, ist es natürlich, ich denke mal erstmal nicht gut für ihn, wenn er sowas macht. Zum anderen würde er ja dann auch absichtlich die Krankenkassen belasten. Das zudem. Und aber ich glaube, da sind wir auch so einig, dass da irgendwie auf jeden Fall der Punkt erreicht ist, wo das Verständnis dann doch Schluss ist, ne? Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man ihn deswegen jetzt verurteilen sollte. Es ist eben sein Bedürfnis, aber ich würde ihm dennoch... nicht raten, das zu tun, weil es zum einen ein schmerzhafter, risikobehafteter Akt wäre, sich verletzen. Und zum anderen, ja, wie gesagt, gibt es eben auch diese Stereotypenbehandlungen, die durchaus belastend sind. Auch wenn die Behinderung jetzt nicht so schwer ist, dass man den ganzen Tag nur im Bett liegt. Aber es ist halt auch die Behandlung durch die Gesellschaft, die schwierig ist und ob man das jetzt wirklich bewusst wählen sollte, ist die große Frage. Weiß ich nicht. Wenn es jetzt allerdings eben so ein tiefes Bedürfnis ist. Ich mag es schon, du bist eine sehr tolerante Frau, das gefällt mir. Die wirklich, obwohl sie selbst betroffen ist, da sehr, sehr, sehr, sehr tolerant rangeht. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung, liebe Lohne. Okay. Und alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. Die Lohne. Beschreibt dein Sexleben mit einem Filmtitel. Ihr Lieben, das ist meine Aufgabe an euch. Beschreibt bitte euer Sexleben mit einem Filmtitel. Wie sollte der Film heißen, der euer Sexleben beschreibt? Und das mailt uns bitte. domian@wdr.de. Ich bin äußerst gespannt, was da alles kommen wird. Und nächste Woche werde ich euch die ungewöhnlichsten und die schönsten und die schrägsten und lustigsten und die schärfsten Vorschläge hier präsentieren. Ingrid, 76, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Ingrid. Ich muss gerade ganz furchtbar lachen. Warum? Du bist ja direkt in Konfrontation, gehst du. In Konfrontation? Ja, hier mit diesem Sechs-Titel-Film und so weiter. Ich finde das toll. Du findest also einen Sternartikel und du sagst so, jetzt zeige ich den. Jetzt machen wir es mal so, genau. Wer immer große das in die Welt gesetzt Klasse. Hat. Große Klasse. Also, mein Anlass ist eigentlich ein sehr trauriger, aber trotzdem, das hat mich sehr, sehr jetzt also glücklich gemacht und erfreut. Das deine freut Sendung mich. Ist einfach klasse. Dankeschön. Ich hätte mich schon lange, lange mal bei dir melden müssen oder ja. wollen. Aber das Problem war, es geht also um meine Tochter. Und da sie auch eine Nachteule ist, genau wie ich, und sie auch immer deine Sendungen gesehen hat, bis vor einigen Wochen oder Monaten, sie lebt also im Norden. Ja. Und da ist WDR nicht mehr. Im Norden Deutschlands? Genau. Ja. Sie können also WDR nicht mehr empfangen. Das ist traurig. Ja, und ja. wir ja jetzt auch. Ich kann zum Beispiel MDR und Bayern nicht mehr sehen. Ja, ne? Das ist ein Desaster überall mit den Umstellungen. Das ist ein Desaster. Ja, ja. Ich finde es also ganz, ganz schlimm. Gerade wir alten Leute, die ja doch mehr oder weniger vor der Glotze sitzen. Wenn du also nicht so ein modernes Fernsehgerät hast. Das geht nur mit dem modernen. Was viele alte Leute gar nicht leisten können. Genau, das ist wirklich sehr ärgerlich. Ich weiß. Also ich habe mich da auch schon schlau gemacht. Aber es ist halt so. Musste mitleben. Genau. Also ein anderes Thema. Ich liege also schon seit einigen Jahren mit meiner Tochter im Clinch. Mhm. Warum? Sie war ein liebenswertes und furchtbar nettes Mädchen, wie ich meine. Mhm. Sie hat Schule gemacht, Abitur gemacht, ging mit 18 aus dem Haus und ging ihrer Arbeit nach und dann hat sie eigentlich sehr spät erst einen Mann kennengelernt, mit dem sie jetzt verheiratet ist. Und zwar ist sie erst seit 1999 verheiratet. Und irgendwann, ich weiß nicht wann, hat sie sich verändert. Verändert? Sie hat sich so verändert. Ja. In welche Richtung hat sie sich verändert? Dass ich mein Kind nicht mehr wiedererkenne. So schlimm. Was ist die Veränderung? Sie fängt, das hat sie mir ja auch gezeigt, im Norden, wo sie also lebt, wo ich sie dann mal besucht habe, sitzt sie also da, nachts, Nächte durch, sitzt und pendelt. Kennst du das? Und pendelt, ja. Ja. Sie hatte dann da so eine runde Karte. Also sie da standen dann so Stichwörter drauf. Sie und dann pendelt sie und spricht mit dem Himmel. Ach du je, sie ist esoterisch drauf und spricht mit Geistern. Ja, unter anderem mit unseren Verstorbenen, mit familiären Verstorbenen, erzählt sie mir dann, ich habe mit Oma und Opa gesprochen, ich habe mit der anderen Oma gesprochen und der Himmel sagt ihr also immer, was sie zu tun hat. Und sie spricht dann Sätze auf und diese Sätze schreibt sie alle auf, ja. was sie angeblich vom Himmel gesagt bekommt. Ja. Sie führt Buch darüber. Das geht schon seit Jahren so. Wie alt ist denn deine Tochter eigentlich jetzt? Ja, sie ist 20 Jahre jünger als ich. 56? Sie ist jetzt 56. Und ist sie so drauf, dass sie sagt, ich bin eine Hellseherin, eine Geistheilerin? Genau, oder? Ja. Ich bin eine Heilerin. Sie will die Welt verändern. Sie will, sie hat Großes vor und sie weiß ja schon so viel, was ich ja alles gar nicht wüsste. Von all dem, was sie sagt, was glaubst du da? Sie glaubt, die Welt geht unter. Ich habe gesagt, Barbara, das brauche ich mir nicht vorzustellen. Wenn wir Menschen so weiter mit unserer Umwelt umgehen, dann geht die eines Tages unter. Also die Frage war gerade, was glaubst du ihr, was sie sagt? Gar nichts. Gar nichts. Du hältst das alles für Humbug. Ja. Also sie kann pendeln und mit Geistern reden oder so, du sagst alles Quatsch. Ja. Hast du es ihr so ins Gesicht da schon gesagt? Bin ich der Meinung. Ich habe am Anfang versucht, ich habe es wirklich versucht, ich habe versucht, mich in sie hineinzuversetzen und habe gedacht, ja lieber Gott, vielleicht ist ja doch irgendwas dran. Vielleicht ist ja mein einziges Kind ein außergewöhnlicher Mensch. Mhm. Aber es ist... Was hat diese neue Entwicklung jetzt zwischen euch beiden angestellt? Ihr habt kaum Kontakt mehr? Wenig. Wenig. Ja, es ist natürlich, und dann kam natürlich, ich bin dann aufgrund dieser Aussagen von ihr, habe ich mich natürlich auch schlau gemacht. Mhm. Ich bin also dann zu einer Psychologin gegangen, habe einer Psychologin diese ganze Geschichte erzählt und die hat mir also ganz glasklar gesagt, Frau Kloss, also Entschuldigung, ich habe meinen Namen gesagt, das gibt's nicht. Eine Psychologin ist auch nicht die beste Ansprechpartnerin. Entweder man glaubt es oder man glaubt es nicht. Ich kann sowas nicht. glauben. Ja, klar, dann kann man, ich bin, du weißt ja, dass ich auch sehr skeptisch bin bei diesen ganzen Sachen, mit wenigen Ausnahmen, aber in der Regel sehr, sehr skeptisch bin. Dann aber weißt du, das, und vor allen Dingen, dann kamen Beschuldigungen und die waren so schlimm. Welche Beschuldigungen waren Beschuldigungen das? An mich. Sie sagt mir zum Beispiel, du hast mich ja im Stich gelassen. Sie war also ein kleines Baby und ich musste sie bei meiner Mutter lassen, die sie behütet hat wie einen Augapfel bei meinen Eltern. Weil wir hatten noch, ich war jung, wir waren jung verheiratet, mein Mann fing gerade eine Stelle an, wir hatten kein Geld, wir mussten uns eine Existenz aufbauen. Achso, in einem Ort, wo ich jetzt lebe. Sie wirft dir das vor, dass du damals dich nicht genug um sie gekümmert hast. Ja, und sie war aber ein Baby. Sie war ein paar Monate alt und ich habe sie erst holen können, da war sie schon etwas über ein Jahr alt. Aber diese Vorwürfe haben doch mit ihrer esoterischen Neigung jetzt nichts zu tun, oder? Ja, das verknüpft sich aber alles miteinander. Es ging ja dann darum, dass sie also anfing, mir Schuld zuzuweisen, dass ich Schuld habe. Dann hat sie mir auch zum Beispiel gesagt, und ihr Opa hätte sie missbraucht. Das wüsste sie. Jürgen, sie war ein Baby von acht Wochen, ein paar Monate alt. Ja. Entschuldige bitte mal. Also, weiß ein Baby, sie hat mir erzählt, sie wüsste ganz genau, ihr Opa, also mein Vater, habe das mit ihr gemacht, ihr seinen Penis in den Mund gesteckt. Als sie so klein war. Ja, das halte ich eigentlich auch, gelinde gesagt, auch für Blödsinn, dass man in dem Alter das sich nicht erinnern kann. Das gibt's nicht. Aber das heißt ja für mich, dass diese Beziehung wirklich fast zerrissen ist zwischen euch beiden. Ich habe alles versucht. Und mir ist jetzt, und mein Schwiegersohn, die müssen sich, also ich habe neulich, gab es eine Sendung bei der Maischberger über diese ganzen Geschichten, über Sekten und so weiter. Mein Schwiegersohn ist übrigens gleich gestrickt, so. Die haben sich also gesucht und gefunden. Und die sind dann immer auf so komische Seminare gegangen. Es nannte sich immer Seminar. Es waren immer irgendwelche Seminare. Und dann ging es also auch in dieser Sendung bei der Maischberger um diese Geschichten. Und da sagte also auch eine Dame ganz glasklar, diese Seminare, die werden dazu benutzt, um Menschen zu, irgendwelche Sekten reinzuholen. Das kann man alles von außen so sehen und man kann, wahrscheinlich ist auch viel Wahres dran, aber nehmen wir mal jetzt die Situation. Ich habe sie ganz klar gefragt, seid ihr in einer Sekte drin? Sie verneinen es bis jetzt vehement, nein, sie sind in keiner Sekte. Aber Ingrid, die Grundfrage ist ja jetzt, du kannst deine 56-jährige Tochter nicht ändern. Der Kontakt, die Kommunikationsebene ist kaputt zwischen euch beiden. Ja. Das heißt, du musst mit traurigem Herzen wahrscheinlich im Moment akzeptieren, dass das Verhältnis zu deiner Tochter im Moment nicht lebt. Nee, überhaupt nicht. Und das ist das Schlimme natürlich, mein einziges Kind. Ja, das ist natürlich ausgesprochen. Ich lebe ganz alleine. Ich habe keine Verwandten. Sie wohnt über 300 Kilometer von mir weg. Ich bin hier ganz alleine. Ich hatte mir das mal anders vorgestellt, dass mein Kind mal für mich da ist und mal mich umsorgt. Ich habe sie mein Leben lang behütet und nach der Scheidung alleine großgezogen und. Aber Ingrid, ich würde mich da jetzt gar nicht ich verzweifle fast darüber. Ja, ich würde mich da gar nicht in diese Vorstellungen so hineindenken, weil die machen dich so traurig. Die machen mich fertig. Die machen mich fertig, das weiß ich. Ich glaube, der Kunstgriff muss jetzt sein, so schwer das auch ist, sich einzubläuen, so wie es jetzt ist, ist es. Und ich kann im Moment nichts ändern. Ich kann meiner Tochter noch mal einen Brief schreiben und sagen, ich hätte gerne Kontakt mit ihr, aber ich kann sonst nichts machen. Und wenn die Tochter darauf nicht eingeht, dann ist das sehr, sehr schlimm und sehr traurig, aber es ist so. Ja, das hat mir die Psychologin auch gesagt. Ja. Mehr kann man eigentlich. Ich wollte nur noch mal deine Meinung dazu hören, weil du so ein großer Menschenkenner bist aufgrund deines Berufes. Dann ja, aber das ist so traurig, dass ich dir das jetzt auch so sagen muss. Ja. Ich sehe da auch keine Perspektive im Moment. Es sei denn, deine Tochter kriegt noch mal eine Eingebung und geht auf dich zu. Die Mama wird auch nicht mehr jünger und dass man da noch in Frieden schließt miteinander. Das wäre ja sehr schön. Aber das kannst du nicht erzwingen. Nee, sicher nicht. Ich kann es nicht erzwingen. Ja. Liebe Ingrid, meine nette Psychologin, die Sabine, hat gerade mitgehört. Ich möchte doch auch gern nochmal, dass du mit ihr sprichst. Vielleicht hat sie doch noch irgendeinen Aspekt, den sie dir sagen kann, der für dich hilfreich wäre vielleicht. Das wäre sehr nett von ja, dir. Das machen wir gerne, liebe Ingrid. Dafür legst du bitte auf und sie ruft dich gleich zurück und ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute. Und ich danke dir für das Gespräch. Gerne, tschüss. Vielen, vielen Dank. Ciao. Tschüss. 1:30 haben wir und 35 Sekunden. Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema abgedreht und durchgeknallt. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die zum Beispiel ein ganz anderes Leben führen, als wir meisten unser Leben führen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, ja, die eine besondere Vorliebe haben oder die eine besondere Macke haben oder irgendeinen besonderen Tick haben. Also mit Leuten, die abgedreht und durchgeknallt sind. Bitte meldet euch, wenn ihr mit mir sprechen wollt, per Mail schon an, domian@wdr.de oder ruft nächste Woche während der Sendung, vor der Sendung an, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, abgedreht und durchgeknallt. Und ich bin natürlich auch interessiert, wie ich es vorhin schon sagte, an eurem Filmtitel. Beschreibt euer Sexleben mit einem Filmtitel. Wie sollte dieser Film heißen, wenn ihr euch so euer Sexleben der letzten Zeit oder eures bisherigen Lebens so vor Augen führt? Was wäre da eine gute Überschrift für? Ich bin wirklich sehr gespannt, was da alles kommen wird. domian@wdr.de. Hier ist Horst. Horst ist 66. Guten Morgen, Horst. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich rufe an wegen der Diskussion über die die Änderung der Lehrpläne in Württemberg. Ja, genau, wo wir gerade gesprochen haben. Ja, also ich wollte daran erinnern, dass im Grundgesetz ja steht, Ehe und Familie unterliegen einem besonderen Schutz. Mhm. Sind wir uns da einig? Ja. Und zu einer Ehe gehören Mann und Frau. Das kann man ja auch anders definieren. Nee. Doch. Ganz einfach. Wir definieren einfach die Ehe um. Ehe kann auch Mann, Mann sein. Frau, Frau. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen, die Definition Mann, Frau. Ja, aber so ist sie doch in der Interpretation vom Grundgesetz zu sehen. Da müssen wir es halt ein bisschen anders interpretieren. Die Zeiten haben sich geändert. Ja, na gut. Also ich höre daraus, dass du die Unterschriftenaktion, die 90.000, gar nicht so schlecht findest. Ich finde die absolut richtig und unterstütze die zu 150%. Aber ganz klar, denn sexuelle Praktiken, die dort gefordert werden, die gehören nicht in den Unterricht. Nein, die werden nicht gefordert. Die sollen ja nur dargestellt werden, auch als Norm, als möglich. Nein, Homosexualität gehört nicht in den Unterricht. Warum nicht? Das ist eine sexuelle Praktik, die man praktizieren kann im Schlafzimmer. Warum nicht? Also jeder soll nach seiner Fassung selig werden, aber doch nicht im Unterricht diskutiert werden. Warum nicht? Ich frage ganz einfach provokant weiter, warum? Weil das eine sexuelle Praktik ist. Genauso wie lesbisch sein. Es ist ja nicht nur eine sexuelle Praktik. So, ich gehe mal davon aus, dass du, bist du heterosexuell oder homosexuell? Hetero. Entschuldige, wenn ich das sogar frage. Also du bist heterosexuell. Ich möchte dich und dein Leben ja nicht nur auf deine sexuelle Praktik reduzieren, sondern auf dein Herz und die Liebe zu deiner Frau und deinen Partnerinnen. Mhm. Und so so ist das natürlich bei homosexuellen Menschen genauso, dass es nicht nur die Sexualität ist, sondern eben das Herz ist auch dabei. Ja. Ist das bei den verschiedenen Formen von Sadoismus auch der Fall? Ja, das ist aber nur was ganz anderes. Nee, das ist auch eine sexuelle Praktik. Ja, aber Animalsex ist auch eine sexuelle Praktik. Ja, aber ich habe ja gerade gesagt, hier geht es ja nicht nur um die sexuelle Praktik, sondern um die Liebe zwischen zwei Menschen. Hier geht es um die Liebe, nicht um Sex. Ja, das ist doch auch, wenn ich Sadoismus betreibe, das ist doch häufig in deiner Sendung auch durchgekommen. Das ist dann auch eine Zuneigung zwischen Menschen. Ja, sonst würden sie es ja nicht praktizieren. Ja, aber nicht im Sinne von einer tiefen Herzensbindung und einer großen Liebe. Ach nö, Otto, das unterstellst du denen aber. Das unterstellst du. Da werden die aber eine ganz andere Meinung vertreten. Das glaube ich nicht. Du kannst doch, aber ich finde das, was hast du früher beruflich gemacht, wenn ich fragen darf? Ich war Rektor. An einer Schule? Ja, sicher. Ich war Schulleiter. Ich verstehe. Aber nun haben wir mittlerweile, wir sind ja in einer Zeit, wo nur sehr viel passiert ist. Wir hatten lange einen Außenminister, einen bekennenden homosexuellen Außenminister. Schlimm genug. Schlimm genug. Ja. Also du sprichst Herrn Westerwelle ab, dass er seinen Mann geliebt hat oder liebt. Das kann er alles machen in seinem Schlafzimmer. Das sage ich zu dir. Und dann ist die Tür zu, Horst, aber das gehört nicht an die Öffentlichkeit. Horst, das sage ich zu dir auch. Du kannst im Schlafzimmer alles machen, was du willst mit deiner Frau. Ich will in der Öffentlichkeit nichts von heterosexuellen Menschen hören. Finde ich eklig. Könnte ich auch so sagen. Ja, gehört sich nicht. Ja, aber siehst du nicht ein, dass das einfach eine althergebrachte Diskussion ist und du über die Gefühle der Menschen wirklich brutal drüber hinweggehst? Nein, überhaupt nicht. Du, die sollen die Gefühle zeigen im Schlafzimmer. Ja, aber warum? Aber doch nicht in der Öffentlichkeit. Ja, es ist doch keine Leistung von Hippelsberger, dass er homosexuell ist und das so groß rausbringt. Das ist doch keine Leistung. Leistung soll in den Vordergrund gestellt werden, wenn er was kann. Das ist doch kein Können. Nein, es ist auch kein Können, dass du mit einer Frau schläfst. Das habe ich auch nie gesagt. Nein, aber du nimmst in Anspruch, dass du in der Öffentlichkeit dich mit deiner Frau zeigst und in der Öffentlichkeit auch deine Zuneigung und deine Sexualität präsentierst. Im abendländischen Staat ist das normal. Dann definieren wir normal einfach mal neu. Dieses billigst du den homosexuellen Menschen nicht zu. Und diskriminierst somit die homosexuellen Menschen. Und beleidigst sie auch. Wenn du so willst, die beleidigen mich auch. Warum beleidigen? Die lassen dir deine Freiheit. Du darfst mit deiner Frau ins Bett gehen. Ja, die sollen ihre... Domian, wir leben in einem christlichen Abendland. Schlimm genug, dass das Christentum so viel Unglück angerichtet hat. Selbst die islamischen Staaten an. Also wir wollen mal die Christen beiseite lassen. Wir gucken mal nur in die katholischen Kirche, da wimmelt es von Schwulen, nur so. Also lassen wir das Thema mal raus. Und die Kirchen, beide Kirchen haben großes Leid, große Schuld auf sich geladen, weil sie über Jahrzehnte homosexuelle Menschen diskriminiert haben. Also lassen wir die mal draußen vor. Selbst der neue Papst sieht das ja schon alles viel differenzierter. Du weißt. Mensch, Horst, ich verstehe das gar nicht mehr. Du bist ein gebildeter Mann, du warst Direktor einer Schule. Zur Ehe gehören Mann und Frau. Ja, das hast du jetzt nochmal. Und ich sag dir, zur Ehe können auch Mann und Mann. Dann definieren wir es einfach um. So wie die Zeiten sich vom Mittelalter bis in die Neuzeit verändert haben, und dann haben wir die Aufklärung gehabt, und jetzt ist wieder alles anders. Du bist doch ein Mensch, der liberal denkt und der Liberalismus auch versteht. Ja, selbstverständlich. Aber bitteschön, lass doch die Kirche im Dorf. Lass doch diese Sachen im Schlafzimmer hinter der Tür geschehen. Das muss ich doch nicht an die große Glocke hängen. Wir reden im Kreis. Das stelle ich im Augenblick auch fest. Kann dich nicht überzeugen. Nein, weil ich dann einfach zurück sagen muss, ja, dann musst du deine Sexualität auch in deinem Schlafzimmer praktizieren. Selbstverständlich. Meinst du, ich mache das auf dem Parkplatz? Ja, aber du gehst mit deiner Frau Hand in Hand über die Straße. Das billigst du den Schwulen nicht zu. Und du hast deine Frau wahrscheinlich kirchlich geheiratet? Naja, noch nicht, aber naja. Ist noch ein bisschen früh. Kommt noch. Aber du würdest es wollen, dann ist ja auch völlig wurscht. Und ich finde es einfach gut, ich würde es nicht machen, aber ich finde es einfach gut, wenn die Schulen und die Lesben das eben auch können. Das ist nicht normal. ist Mann und Frau, die eine Familie bilden. Mensch, Horst. Gut, das ist halt so und das ist meine Überzeugung. Du hast eine andere Überzeugung. Ja. Aber ich appelliere nochmal an den Intellektuellen in dir. Ich bitte dich auch nochmal da etwas kritischer mit gegenüberzustehen. Okay, ziehst du die Grenze bei den Lehrplänen? Was soll, wenn da im Unterricht sexuelle Praktiken behandelt werden sollen? Soll da die Grenze sein? Überleg dir mal. Darf ich nochmal welche Fragen stellen, welche Fächer du unterrichtet hast? Politik. Politik. Ja, unter anderem auch. Unter anderem auch, okay. Dann müsste dir doch geläufig sein, die Überlegung, dass Norm anders definiert werden kann, jeweils nach politischem System oder nach religiöser Ausrichtung. Das Norm ist kein a priori Satz. Norm ist von den Menschen definiert. Ja, natürlich. So. Also können wir in einer modernen, aufgeklärten Zeit die Norm auch anders definieren und sagen, die Ehe kann Mann, Mann, Frau, Frau, Mann, Frau sein. Das ist nicht so mit vorgesehen. Wir kommen nicht weiter, Horst. Das finde ich auch fest. Aber ich muss dir was sagen. Ich wollte deutlich machen, es gibt auch eine andere Auffassung als nur deine. So, deshalb will ich dir was ganz Offenes sagen. Ja. Ich finde mutig und gut, dass du dich gemeldet hast. Denn, okay. mir geht im Moment auch ziemlich auf den Senkel, dass in der Öffentlichkeit alle total tolerant sind und politisch korrekt und so und keiner mal so eine Meinung sich traut zu sagen, wie du sie hast. Und wenn du die Meinung hast, dann hast du sie eben. Und du hast sie hier geäußert. Das finde ich gut. Ist in Ordnung. So. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und dann hören wir wieder voneinander. Ja, so machen wir es, Horst. Alles Gute. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. 1:40 Uhr. Ach, Horst hätte ich jetzt auch mal fragen können, welchen Filmtitel er seinem Sexleben gegeben hätte. Schade, das habe ich jetzt vergessen. Ja, man kann doch nicht immer an alles denken. Hier ist Andi. Andi ist 35. Guten Morgen, Andi. Hi, Andi. Hallo, Andi. Um was geht's bei dir? Ich wollte mich eigentlich nur bei dir verabschieden und wollte dir danken für den Tipp, den du mir vor 3-4 Wochen gegeben hast. Wir haben miteinander geredet. Ja. Um was ging es? Und zwar, es ging um dieses Zeugenschutzprogramm mit diesem Motorradclub. Hells Angels. Genau. Du warst, oh ja, ich erinnere mich sehr gut. Das ist noch gar nicht lange her. Ja, so 2-3 Wochen. Ich hatte dann nach dem Gespräch deinen Ratschlag befolgt. Mhm. Habe jetzt meine Familie, meine Kinder sind weg aus Deutschland. Mhm. Gehe morgen auch weg. Hab meine Sachen alles verkauft, mein Haus, meine Statussymbole in Anführungsstrichen. Mhm. Und bin froh, dass ich heute Abend, beziehungsweise heute Morgen, nochmal die Möglichkeit habe, mit dir zu reden, weil es wird wahrscheinlich nicht mehr passieren, was eigentlich sehr schade ist. Ja, also ich freue mich natürlich erstmal, dass du uns jetzt nochmal anrufst und ich freue mich auch über die Entwicklung. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die sich nicht erinnern. Wie lange warst du bei den Hells Angels? Da ich ja da mein wahres Alter ja nicht bekannt ist, also über 20 Jahre. Über 20 Jahre. Dein wahres Alter ist nicht das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist aber auch alles jetzt so gewollt und auch völlig okay. Genau. Warum wolltest du aussteigen? Weil ich eine Verantwortung gegenüber meinen Kindern und meiner Frau habe. Mhm. Und mir auch, entschuldige bitte, schon, auch für mich am eigenen Gewissen mal irgendwo klarzukommen. Genau, das war die andere Frage, über die wir auch gesprochen haben. Was hat dich in der letzten Zeit oder während dieser Zeit gewissensmäßig am meisten belastet, während du bei den Hälften bist? Das hohe Gewaltpotenzial, die niedrige Hemmstufe, dass sich alles nur um Geld dreht, dass eigentlich Geld über allem steht. Und du ja auch in viele Gewaltaktionen verwickelt gewesen warst. Auch, ja. Ja. Und wobei viele, die da sind, sagen, okay, Gewalt ist mir egal, Hauptsache Profit stimmt. Also ich habe im Monat für mich selber ungefähr zwischen 20.000 und 25.000 Euro gehabt. Was natürlich eine wahnsinnige Stange Geld ist. Ja. So. Und dann hat man halt Statussymbole und wie auch immer. Und nachdem wir telefoniert haben, bin ich dann morgens nach Hause gekommen, hat meine Frau das alles durchgesprochen. Und dann sagte sie zu mir, das fand ich absolut süß von ihr, guck mal, du bist 2,04 Meter groß, ja, aber im Endeffekt bist du doch nur ein kleiner Mensch. Mhm. Und ich war dann beim Psychologen, meine Kinder sind jetzt auch noch, da wo sie jetzt sind, auch noch in psychologischer Behandlung. Mhm. Vom Kinderpsychologen, weil wir müssen den Kindern halt erklären, dass sie nicht mehr Meier ist, sondern Schmidt halten, so ungefähr. Ja, genau. Wie hat die Polizei dir denn, soweit du das sagen kannst und möchtest, denn geholfen? Also ich habe, das ist eine Kaffee an der ganzen Sache, ich habe einen Schulkamerade beim BKS. Das hattest du auch erwähnt beim letzten Mal, ja. Ja, ja. Er hatte ja immer gewusst, was ich mache, in Anführungsstrichen. Also er hat mich da nie zu irgendwas gedrängt oder wie auch immer. Mhm. Und dann hat sich irgendwann gesagt, eben habe ich Schnauze voll Deutsch gelacht, weil er hat keine Zukunft, ja. Der Zukunft heißt dann Knast. Letztendlich kommt jetzt dann drauf raus, wobei ich da schon war. Über 6 Jahre. Mhm. Und die Alternative wäre gewesen, dass spätestens sagen wir 2018 vielleicht ist halt wieder reingegangen wäre, nicht hängen. Mhm. Vielleicht für 10-12 Jahre. Ja. Und wie ich schon dachte, aber das war nicht der Grund. Der Grund war eigentlich, um mit mir selber klarzukommen. Ich habe mich dann mit den gewissen Leuten zusammengesetzt über meinen Bekannten, wie schon gesagt, Zeugenschutzprogramm, habe hier alles verkauft, lebt Wenn ich unterbrechen darf, Andi. Das heißt, du gehst jetzt straffrei aufgrund des Zeugenschutzprogramms und deine Aussagen gehst du frei irgendwo hin, was wir jetzt nicht verraten wollen. Ja, aber frei ist. Für euch hört sich das frei an, ja, aber für mich ist es auch keine Freiheit. Ist ja. Schon klar, also, aber du wirst strafrechtlich jetzt nicht mehr belangt. Nein. Weil du quasi ein Kronzeuge bist und auch viele Dinge ausgesagt hast. Ja. Ja. Also ich habe vier Tage lang ich habe jetzt innerhalb von zwei Wochen sechs Tage, acht Stunden lang bei gewissen Personen gesessen, habe dann eine Aussage gemacht. Das heißt, du hast richtig ausgepackt. Ja. Dir ist natürlich jetzt der Hass der Hells Angels sicher. Das ist mir relativ egal. Die letzten Tage und Wochen, in welchem Zustand hast du die verbracht? Da warst du ja noch in Deutschland. Ja, klar. Wie ich die verbracht habe, ganz normal. Wie wenn du morgens aufstehst, deine Brötchen holst, frühstückst, ganz normal, ohne... Wie war es mit der Angst? Wie bist du mit der Angst umgegangen? Da mache ich gar keine Gedanken drüber. Ich funktioniere halt nur. Ich funktioniere halt nur für meine Familie, weil meine Frau und meine Kinder sind mir wichtig auf der ganzen Welt. Ich verstehe, aber die Gefahr hätte doch bestanden, dass jetzt in den letzten Wochen die Jungs bei dir vor der Tür gestanden hätten und dir gezeigt hätten, wo der Hammer hängt. Nein. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich habe meine Stimme verbrennen, das habe ich dir auch gesagt. Und meine Wahrheit stimmt keiner. Das kann mir auch in zwei Jahren passieren, Domian. Mhm. Ja, die Gefahr habe ich immer. Und deshalb, weil du gesagt hast, ich gehe da frei, straffrei raus. Es stimmt zwar vom Rechtlichen her, ja, aber ich habe für diese Sache auch sehr viel aufgegeben. Naja gut, aber du hast etwas aufgegeben, was absolut im Bereich des Kriminellen anzusiedeln ist. Ja. Ja. Da, wo du jetzt hingehst, kannst du da arbeiten? Von was lebst du da? Nein, ich arbeite nicht erstmal. Ich habe einen gewissen Gewinn aus meinem Hausverkauf, aus meinen Sachen, die ich verkauft habe, erwirtschaftet. Mhm. Und da, wo ich hingehe, kriege ich erstmal einen Ort zur Verfügung gestellt, wo ich erstmal ein Jahr wohnen kann. Mhm. Okay. Habe dann ein kleines Gehalt, einen kleinen Obolus kriege ich vom Staat. Ah. Das ist die Welt. Ich habe darauf verzichtet, aber habe ich denen auch schon gesagt. Und bin dann wieder in ein paar Monaten wieder mal drei Tage in Deutschland. Mhm. Aber wegen der Sache halt, aber sonst bin ich dann weg. Mhm. Und wie schon gesagt, ich kann nur eins sagen, für die Leute, die jetzt davon eine Ahnung haben, AFA ist der letzte Scheiße. Was ist die letzte? Ich weiß nicht, ob du weißt, was AFA heißt. Nee. Angels Forever Angels. Achso, verstehe. Das ist der letzte Dreck, was es gibt. Und die Leute, die da sind, ich kann nur jedem raten, lasst die Finger davon, weil im Endeffekt bezahlt ihr nur. Und die Großen, die ganz Großen, die dran sind, die profitieren nur von euch. Absolut. Jetzt habe ich noch eine Frage zu deiner Familie. Du sagst, du hast Kinder, wir wollen gar nicht fragen, wie viele Kinder, aber die Kinder sind jetzt aus ihrem normalen Leben rausgerissen. Wie hast du den Kindern oder habt ihr den Kindern das erklärt, warum das jetzt alles so komisch ist mit Mama und Papa und dem Leben? Ja, wir ziehen jetzt um. Papa hat eine andere Arbeit und wir ziehen weg. Ach so, und das haben die so hingenommen? Ja, aber das hast du hingenommen, die haben sich gefreut. Ja, okay. Ja, also, wie schon gesagt, die haben sich gefreut. Ah, okay, Papa toll und Mama so. Weil meine Kinder kennen mich halt nur als ganz normalen Familienvater und so weiter und so fort. Ja, ich bin zwar tätowiert von Kopf bis Fuß, Anführungsstrichen, aber ich bin genauso ein Mensch gewesen wie deine Hörer und wie schon gesagt. Was sagt denn jetzt deine Frau zu den ganzen Entwicklungen? Meine Frau ist froh. Ja, das glaube ich. Meine Frau sagt, endlich, wunderbar. Endlich ist er normal geworden im Kopf, ja. Mhm. Wobei halt sie ab und zu auch Angst hat, ja, aber ja. Wie lange hält die Rache bei den Hells Angels an? Ein Leben lang. Also das kann in 10 Jahren oder 15 Jahren kannst du immer noch damit rechnen, dass die Rache üben wollen. Ja. Verstehe. Also ich kenn manche Leute, die sind nach 8 Jahren gefunden worden. Mhm. Mhm. Ja. Aber ich schon gesagt, es gibt gewisse Sicherheitsmechanismen, die ich kenne. Ich kenne ja diese Struktur von klein auf, ja. Mhm. Und ich weiß auch, wie die ticken. Und wie schon gesagt, ist mir egal. Bist du eigentlich jetzt so von heute auf morgen raus oder bist du so parallel eine Weile gefahren? Bist noch pro forma zu dir? Ich bin parallel. Frau Parallel gefahren. Und seit wann jetzt genau richtig raus? Dass die es gemerkt haben? Seit heute. Ach, seit heute erst. Ja, ich habe ja meine Familie ist offiziell im Urlaub. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, offiziell im Skiurlaub. Mhm. Und mein Umfeld, meine Familie, also ich habe ja auch noch Eltern und so, die wissen auch nichts davon. Der eine ist der eingeweiht ist. Ich habe nur einen Bruder, der ist eingeweiht. Mhm. Und ja. Ich verstehe. Das heißt, die Hells Angels sind bis heute noch davon ausgegangen, dass du bei denen bist. Und ab morgen ist denen klar, der ist weg. Ja, ich bin auch offiziell noch da und ich bin dann auch weg. Mhm. Ja, also wir haben jetzt, glaube ich, kurz vor zwei, also morgen früh um 6:30 bin ich schon nicht mehr in Deutschland. So, Andi, ich danke dir für deinen Anruf nochmal, für die Rückmeldung. Das war eine krasse Geschichte, die du uns damals erzählt hast. Viele haben daran Anteil genommen. Ich finde gut, dass die Sache sich jetzt so entwickelt hat und wünsche dir natürlich und deiner Familie alles Gute und bleibt gesund und bleibt heil und lebt ein ordentliches Leben jetzt. Ja, wie schon gesagt, es war mir wirklich ein sehr, sehr großes Bedürfnis, mit dir nochmal zu sprechen. Und ich wünsche dir auch alles Gute mit deiner Sendung. Die Leute, die Probleme haben, ich hoffe, dass die Leute, die Probleme haben, wie auch immer, das alles irgendwo in den Griff kriegen. Und die sollen dann nie den Kopf in den Sand stecken, weil es bringt halt nichts. Alles okay, Gute, Domian. Alles Gute, Andi, vielen klar. Dank. Bis irgendwann mal. Ciao, bis ciao. Mal. Tschüss. Wohl, ciao. Ciao. Na, das ist ja spannend, was wir hier hören. Anna, 47. Ja, hallo Domian. Hallo Anna. Ist ja toll, dass ich dich auch mal an der Strippe habe. Ja. Ja, ich habe heute ganz, ganz spontan angerufen und bin durchgekommen und fast ist kaum. Super. Ich rufe an zu anscheinend sich verbreitenden Homophobie der Gesellschaft, weil ich bin selber Tochter einer Lesbe und verfolge sehr fassungslos diese Diskussionen, dass das nicht mehr aufhört. Also ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ja, wobei die offizielle Gesellschaft gibt sich ja super tolerant im Moment. So in den Talkshows und alle Prominenten und alle sind ganz für die Öffnung der Sexualität. Aber wir haben es gerade auch anders gehört, dass es andere Stimmen gibt. Ja, es scheint ja so zu sein. Also mein Eindruck ist, dass sich da die Gesellschaft wirklich völlig spaltet. Aber mein Eindruck ist auch, dass so in den letzten Jahren Homophobie immer öfter aufs Tablett kommt, auch wenn wir ins Ausland gucken. Also dass einfach wieder Rechte von Schwulen und Lesben eingeschränkt werden etc. Und ich mich macht das wirklich fassungslos. Wobei wir natürlich sagen müssen, ich meine, du bist auch in dem Alter, du kannst das auch noch beurteilen, dass sich in Deutschland schon wahnsinnig viel getan hat in den letzten 20 Jahren, sagen wir mal so. Das auf jeden Fall. Also gerade wenn ich zurückgucke so in meine Jugend, wie gesagt, es gab Kinder, die nicht mit mir spielen durften. Ja, also das hat es durchaus gegeben und es hat mich aber nicht interessiert, weil ich an dem Punkt ein sehr starkes Kind war und einfach da auch ganz Moment. Klar meine Überzeugung immer hatte. Die nicht mit dir spielen durften, weil du? Weil, achso, hab ich das noch nicht gesagt, weil ich eine lesbische Mutter hatte. Ach so, und, nee, das heißt, du hast genau. Nur gesagt, dass du eine lesbische Mutter bist, hast du gesagt. Nein, ich bin keine lesbische Mutter. Ich selber bin hetero und damit kann ich jetzt alle, die vielleicht jetzt gerade vor dem Fernseher sitzen, total beruhigend. Ich hatte eine lesbische Mutter, bin mit zwei lesbischen Frauen groß geworden, hatte jede Menge lesbische Freundinnen und ich bin hetero. Ja, sowas. Die und meine lesbischen Freundinnen haben auch nichts unversucht gelassen und trotzdem, ich kann es mir zwar immer noch vorstellen, bis heute, ich bin da völlig offen und ich schließe nichts aus. Das heißt, die kann haben durchaus sein, dass ich mich auch mal eine Frau verliebe, wäre völlig in Ordnung oder eine Beziehung habe mit einer Frau, alles gar kein Thema, aber also man kann nicht irgendwie umgepolt werden. Der Körper und die Seele sucht sich das also, total selber. Die haben dich nicht verdorben. Nein. Aber sag mal, in der Zeit, deine Mama hat mit einer Frau zusammengelebt. Ja. Und du bist groß geworden, dann in einem Frauenhaushalt quasi. Ja. Da war das doch wirklich extrem tabuisiert. Hat deine Mutter das denn offen gelebt oder war das? Ja. Ja, also davor habe ich im Nachhinein auch große Achtung, dass sie das gemacht hat in der Zeit, weil dafür allerdings. Ist natürlich auch sehr angefeindet worden und das war sicherlich sehr, sehr schwierig. Also mal damals auch die Lesbenkultur, da gab es dann irgendwie in der Stadt eine einzige Lesbenkneipe mit so einer Handvoll Frauen. Also das war ja noch keine große Szene, das kam ja alles erst sehr, sehr viel später. Und Habt ihr denn in einer Stadt gewohnt, einer größeren Stadt? Ja, gut, dann kann ich auch sagen, das war in Dortmund. Okay, ja. Okay, dann geht es ja vielleicht noch ein bisschen einfacher, als wenn ihr irgendwo vor 50 Jahren, 40 Jahren auf dem Land gelebt hättet. Ja, gut, das möchte ich mir lieber gar nicht vorstellen. Also ich glaube, da wäre es mir erheblich schlechter gegangen. Ja. Nee, also das war schon so. Und also ich hatte mit Sicherheit jede Menge Probleme, aber das war für mich überhaupt kein Problem. Weil ich, das gilt für mich als ganz junges Mädel, wie heute auch noch, dass Liebe steht über allem. Und es ist, liebe Leute da draußen, es ist doch so herzlich scheißegal. Also ob sich zwei Männer lieben, zwei Frauen lieben oder ein Mann oder eine Frau lieben. Hauptsache ist, dass wir die Fähigkeit haben, einander noch lieben zu können bei all der ganzen Gewalt und all den Grauen, was wir in dieser Welt haben. Du sagst und ja, was wir miteinander im Schlafzimmer machen, das ist doch nur wirklich jedem selber überlassen. Und solange keine Tiere oder Kinder dran glauben, können wir doch jeden leben lassen, wie er will. Du bist ja ganz aufgebracht, liebe Anna. Ja, mich macht also so ein Typ wie dieser Rektor da gerade. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Das wollte aber ich, ganz ehrlich. Ja, ich wollte ich wollte dir mal ein Argument von ihm vorlegen, nämlich er sagt, dass es nicht normal ist. Nochmal, er sagt was? Er sagt, dass es nicht normal ist. Ja, ich finde ihn nicht normal. Ich frage mich, wo hast du dein Herz? Lieber Rektor, ich habe sofort gedacht, die armen Kinder deiner Schule, und ich frage mich, wo hast du dein Herz? Du bist wahrscheinlich eine andere Generation, aber es geht um Liebe. Es geht einfach erstmal nur um Liebe und sexuelle Praktiken. Ich weiß nicht, was der Mann mit seiner Frau irgendwann im Bett gemacht hatte und ob ich das hätte sehen wollen oder hätte so toll gefunden. Ich denke, im Schlafzimmer kann jeder machen, was er will, solange er nicht Kinder quält oder Tiere schändet oder sonst. Was ist denn? Was soll das? Ich muss dich immer unterbrechen, liebe Anna. Was ist deine Aussicht so in Sachen Fußball? Glaubst du, dass jetzt dieses Outing, was wir erlebt haben diese Woche, eine große Wirkung hat? Nein, das glaube ich ganz ehrlich nicht. Ich finde es toll, dass er es gemacht hat. Den Punkt, den ich persönlich nicht nachvollziehen kann, ist, dass jetzt alle hergehen und sagen so, hey, ja, das war aber mutig von mir. Mhm. Also mutig hätte ich es gefunden, wenn er es gemacht hätte zu einem Zeitpunkt, wo er noch gespielt hätte. Das wäre wirklich mutig gewesen. Das sage ich auch. Ich kann völlig verstehen, dass er das nicht gemacht hat. Ich finde es klasse und richtig geil, dass er das jetzt macht. Ich denke, es ist aber auch in seinem Interesse, weil nur dann kann er natürlich auch so leben, wie er leben möchte, und muss sich nicht immer weiter verstecken. Was ist denn deine Mutmaßung? Was ist deine Mutmaßung? Gibt es noch viele schwule Top-Fußballer in Deutschland? Also es würde mich nicht wundern, ganz ehrlich, ich bin leider nicht zu den Frauen, die mit Fußball viel anfangen können, sorry. Aber ich denke, dass es, egal in welcher Sportart und genauso auch im Fußball, dass es da mit Sicherheit noch jede Menge mehr gibt, die dann auch irgendwann kommen und sich outen. Und ich hoffe, dass dem Beispiel viele folgen. Interessant ist ja, dass sich viele, ich glaube einige Frauen in der Frauenfußball, in der deutschen Fußballfrauenmannschaft, dass sich da einige als Lesben geoutet haben, und darüber redet man gar nicht groß, das nimmt man so hin. Ich glaube, das ist mein Eindruck. Also sorry, liebe Leute, ich habe wie gesagt keine Ahnung von Fußball, aber mein Eindruck ist, dass Frauenfußball nicht besonders ernst genommen wird. Immer noch nicht. Ja, ja. Also das ist so ein Machismus-Sport. Ja, ja. Ja, ja. Das stimmt, das und, ist so. Ja, ja. Da denke ich so, da ist der Männerfußball ist vorne, über den wird geredet, und Frauenfußball so auch. Ja, sollen die Mädels mal ein bisschen fummeln, uns soll es egal sein. Genau. Da ist noch sehr viel Machismo, deswegen denke ich, ist das da auch so problematisch. So, und liebe engagierte Anna, jetzt ist unsere Sendezeit vorbei. Danke für deinen Anruf, danke für deine sehr beherzten Aussagen, und alles Gute wünsche ich dir. Alles das Gute. Das wünsche ich dir auch. Alles Liebe, du. Tschüss, ciao. Jo, tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Heute Martin Dannhauser. Wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag, auch dann wieder eine freie Themennacht. Und ich frage euch alle, bitte beschreibt euer Sexleben mit einem Filmtitel. Was würde da drüber stehen über eurem Sexleben, wenn man das als Film verfilmen würde? Mailt es uns bitte, domian@wdr.de. Nächste Woche werde ich alles Interessante vorlesen. Und das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Abgedreht und Durchgeknallt. Jetzt wünsche ich euch ein schönes und gutes Wochenende. Und wie gesagt, wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr. Bis dahin. Tschüss.